Hallo, hallo und good morning. Hallo, hallo und guten Morgen. Now, here he says this. Nun sagt in Vers 37. Verse 37. On the other hand, if a man stands firm in his heart to remain single. Wenn aber ein Mann in seinem Herzen fest entschlossen ist, ledig zu bleiben. Is under no compulsion to get married. Und nicht unter dem Zwang steht, zu heiraten. But has control over his passions and is determined to remain celibate. Sondern seine Leidenschaften unter Kontrolle hat und entschlossen ist, unverheiratet zu bleiben. He has chosen well. So hat eine gute Wahl getroffen. So I just love how beautiful Paul gives people freedom to make choices. Ich finde es einfach schön, wie Paulus den Menschen die Freiheit gibt, Entscheidungen zu treffen. And this is actually what we find a teaching in several different places in the Bible. Das ist eigentlich das, was an mehreren Stellen in der Bibel gelehrt wird. Stop judging each other, let each other have freedom, allow each other to make choices. Hört auf, euch gegenseitig zu verurteilen, lasst einander die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Allow each other to change their minds. Gestattet einander, die Meinung zu ändern. And allow other people not to change their mind, but remain firm. Und erlaubt anderen Menschen, ihre Meinung nicht zu ändern, sondern standhaft zu bleiben. You know, if we would live like this, I really believe it would be an incredible testimony to the world. Wenn wir so leben würden, glaube ich wirklich, dass wir ein unglaubliches Zeugnis für die Welt wären. You know, first of all, we would understand that people change. Wir würden vor allem verstehen, dass Menschen sich ändern. You know, it's very interesting that in many, many cases, there are always these two extremes. Es ist sehr interessant, dass es in vielen Fällen immer diese zwei Extreme gibt. You know, so like the one extreme is you change your mind with every move of emotion. Das eine Extrem ist, dass man bei jeder Gefühlsregung seine Meinung ändert. Because, you know, every little thing that is now going in a different direction or some opinion of people, you already change your mind. Da man bei jeder Kleinigkeit, die in eine andere Richtung geht oder bei der Meinung einiger bestimmter Leute seine eigene Meinung ändert. So this is of course not what the Bible says we should do. Das ist natürlich nicht das, was die Bibel sagt, was man tun soll. But the Bible is also telling us that one day you've made a decision, that decision can never be changed. Die Bibel sagt aber auch nicht, dass wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, diese nie wieder geändert werden darf. And I love this freedom that Paul is trying to explain to the people in Corinth. Ich liebe diese Freiheit, die Paulus den Menschen in Korinth zu erklären versucht. You know, I think a lot of Christians have been taught the completely wrong thing about being faithful. Ich glaube, dass viele Gläubige völlig falsch gelehrt wurden, was es bedeutet, treu zu sein. No, I believe we need to serve God faithfully. Ich glaube, dass wir Gott treu dienen müssen. But I believe that many people started many things and they were right. Aber ich glaube, dass viele Menschen viele Dinge anfingen, die richtig waren. You know, even beautiful things in some ministries that they did. Wunderbare Dinge in christlichen Diensten. And then, you know, it was really time to actually change. Dann war es wirklich an der Zeit, etwas zu ändern. But they did not. Aber sie taten es nicht. You have to be faithful. Man muss treu sein. You've got to stick it through. Man muss durchhalten. So now people keep going things that 20 years ago they should have already let go of. Also halten die Leute weiterhin an Dingen fest, die sie schon vor 20 Jahren hätten loslassen sollen. So I've learned to live kind of with this sense of like, I will do what I've decided to do, but if I feel it's time to change, well, we change it. Ich habe gelernt, so zu leben. Ich mache das, wofür ich mich entschieden habe, und wenn ich fühle, dass es an der Zeit ist, etwas zu ändern, dann ändere ich es eben. Remember, I'm not saying with every little emotional pressure we change. No, I'm a person who can endure hardship. Denk daran, ich sage nicht, dass wir uns bei jedem kleinen emotionalen Druck ändern. Nein, ich bin ein Mensch, der Härte aushalten kann. But Paul says, you have the freedom to change your mind, or you have the freedom to stand firm. Paulus sagt, wir haben die Freiheit, unsere Meinung zu ändern, aber auch die Freiheit, standhaft zu bleiben. Now, he finishes this thought about, you know, being single, you know, getting married, not getting married, with verse 38. Er schließt diesen Gedanken über das Single-Sein und das Heiraten bzw. Nicht-Heiraten mit Vers 38 ab. And here's what he says. Und sagt Folgendes. So then, the one who marries his fiancée does well, and the one who chooses not to marry her das better. Wer also seine Verlobte heiratet, der handelt gut. Und wer sich entscheidet, sie nicht zu heiraten, handelt besser. So Daniel did well in marrying Anna-Lydia, but the one who broke off his engagement did better, is that what Paul is saying? Daniel tat also gut daran, Anna-Lydia zu heiraten. Aber derjenige, der seine Verlobung löst, macht es besser. Ist es das, was Paulus sagt? I mean, Paul said the one who does not marry his fiancée has chosen better. Paulus sagt, derjenige, der seine Verlobte nicht heiratet, hat die bessere Wahl getroffen. Remember, Paul is not giving a teaching here about how to handle relationship between engaged people. He's not doing this. Denke daran, Paulus lehrt hier nicht, wie die Beziehung zwischen Verlobten gehandhabt werden soll. Das tut er nicht. Paul is very clearly saying, I don't have anything from the Lord, but let me give you some advice. Paulus sagt ganz klar, ich habe zwar nichts vom Herrn, aber ich will euch einen Rat geben. And in the context he says, there are some people who are so in love, they can't hold back their compulsion. They need to get married. Und in dem Zusammenhang sagt er, es gibt einige Leute, die so verliebt sind, dass sie ihren Drang nicht zurückhalten können. Sie sollten heiraten. But there are people who actually say, you know what, look at it, I'll be fine to be without a spouse. Okay, I'm not going to marry. Aber es gibt auch Menschen, die tatsächlich sagen, ach weißt du, wenn ich mir das alles so anschaue, ist es in Ordnung, wenn ich ohne Ehepartner bleibe. Okay, ich werde nicht heiraten. And God is not saying this to you. Das sagt Gott nicht zu dir. Paul said this to the Corinthians in a specific crisis situation. Paulus sagt das den Korinthern in einer bestimmten Krisensituation. And in that crisis situation, he gave them an advice as a man of God who had understanding and common sense. Und in dieser Krisensituation gibt er ihnen als Mann Gottes, der Einsicht und gesunden Menschenverstand hat, einen Rat. So don't take that scripture out and try it to use an excuse to get out or get into a relationship. Deshalb solltest du diese Bibelstelle nicht herausnehmen und versuchen, sie als Ausrede zu benutzen, um aus einer Beziehung auszusteigen oder eine zu beginnen. That's not what he's doing. So meint es Paulus nicht. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.